Die Teilnehmer des Internationalen Wissenschaftlichen Seminars zum 70. Gründungstag der Kim Il-sung Universität besichtigten Man Gyeongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung.